Telekom Dreifach Fernsprechkabine Raststätte Ferntal an Radio Aporé. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört neben einigen Telekom-Hinweis- bzw. Reklameschildern ein Hinweisschild der Firma Thomas Rüth Taxi, www.taxirüth.de, mit der Aufschrift Busse bis 30 Personen, Clubreisen, Krankenfahrten, in Klammern alle Kassen, Dialysefahrten, Rollstuhltransporte. Dann ist hier noch die Telefonnummer von diesem Unternehmen angegeben. Und zur weiteren Ausrüstung gehört dann noch eine kleine Unkrautpflanze, die hier zwischen diesen beiden Telefonzellen sich emporrankt und eigentlich kaum Licht bekommt. In der benachbarten Telefonzelle gibt es dann noch ein Hinweisschild der Firma Taxi Blitz, wo es ebenfalls Clubfahrten gibt, sowie auch Vorbestellungen, Krankenfahrten aller Kassen, Fahrten nah und fern, Tag und Nacht. Da steht da unten drunter noch, entfernen oder beschädigen wird strafrechtlich verfolgt. Ansonsten hier der Raststätte Ferntal, aus einigen Touristen, die hier an einer Wasserstelle Plastikgeschirr waschen und einem kleinen Mädchen, das ebenfalls mit diesem Wasserhahn spielt, keine besonderen Vorkommnisse erfreuen.